Kundgabe 4977. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.10.1950. Falsche Christusse und falsche Propheten. Und es werden nach mir kommen falsche Christusse und falsche Propheten. Aber glaubet ihnen nicht, auch wenn sie Zeichen und Wunder tun. Ich habe auf Erden schon euch angekündigt die Machinationen derer, die meine reine Lehre fälschten und sich als Heilsbringer der Welt vorstellten, die unter dem Deckmantel der Frömmigkeit predigten und doch alles andere als meine Nachfolger waren. Denn ihnen war es nicht um die Liebe zu mir und zum Nächsten, sondern nur, um die Macht zu tun. Überall, wo falsche Christusse und Propheten auftraten, wurde ein Zweck verfolgt, der weit abseits meines Willens lag. Das Gestalten zur Liebe wurde wohl gepredigt, aber von den Predigern selbst nicht angestrebt, und darum verloren auch ihre Worte an Kraft und Wahrheit, und sie konnten daher nicht wahre Propheten sein und mich recht verkünden ihren Mitmenschen, wenngleich sie meinen Namen im Munde führten und mich immer wieder vorschieben wollten, wenn sie einen Zweck verfolgten. Es konnte darauf nur eine Zeit der Wirrnisse folgen, eine Zeit, da ich nicht mehr recht erkannt wurde, auch von den Menschen, die noch besseren Willens waren. Denn es war mein Geist nicht mehr in den Worten der Verkünder des Evangeliums. Es war ein Weltgeist, der nun die Menschen regierte, statt sie in meinem Willen liebevoll zu führen, auf den rechten Weg zu mir. Es war der Geist des Wiederchristen schon arg vertreten, und die Früchte seines Wirkens wurden offensichtlich. Verunstaltung meiner Liebelehre, Machtgier, Hochmut, verblendetes Denken denen gegenüber, die nach meinem Willen lebten und denen ich mich offenbaren konnte. Denn diese Offenbarungen galten ihnen nichts, und sie wurden unterdrückt, weil sie unterminierten, was von Menschen erbaut wurde, weil sie reine Wahrheit waren, die jene nicht vertragen konnten. Denn sie lebten für die Welt, und ihr Streben war weltlich. Denn wer sich ernstlich der Welt ab und mir zuwandte, erkannte auch bald den Irrtum und die Gefahr, die er für die Menschheit bedeutete. Wer ihn aber nicht erkennt, der ist der Welt verfallen und somit dem, der die Welt regiert, der mein Gegner ist und die Menschen verderben will. Falsche Christusse und falsche Propheten werden auferstehen. Jeder, der nicht in der Wahrheit wandelt, ist einem falschen Christus zum Opfer gefallen, denn er ließ sich täuschen durch seine göttlich scheinenden Reden, die darum der Wahrheit entbehrten, weil der Prediger selbst nicht in der Liebe und somit in der Wahrheit stand. Dennoch stellte er sich hin als mein Vertreter und kündigte den Menschen zeitliche und ewige Strafen an. Er ist ein Prophet im üblen Sinne, denn er verunstaltet dadurch meine Liebelehre. Er gibt den Menschen ein falsches Zeugnis über mich, der ich nicht ein Gott des Zornes, sondern ein Gott der Liebe bin. Er spricht nicht die Wahrheit und kann sie nicht sprechen, weil er sie selbst nicht besitzet. Und er belehret darum die Menschen falsch und erzieht sie doch in dem Glauben, die alleinige Wahrheit zu besitzen. Mein Hinweis auf die falschen Christusse und Propheten bezieht sich vorwiegend auf die den Irrtum verbreitenden Lehrer der Mitmenschen, denn sie reden in meinem Namen und zeugen doch nicht recht von mir. Ich aber will ihr Treiben beleuchten und ihre irrigen Lehren brandmarken. Ich will zum Erkennen verhelfen denen, die guten Willens sind. Ich will Lichtträger unter die Menschen senden, die in meinem Namen zu reden ermächtigt sind, weil ich selbst sie auserwähle, die auch befähigt sind, in meinem Namen zu reden, weil ich selbst sie belehre. Und diese werden sehr wohl zu erkennen sein als meine Sendboten, als wahre Lichtbringer, und niemand wird sie falsche Propheten nennen können, der guten Willens ist und die Lüge hasset. Nur wer im Irrtum verharren will, der wird sie nicht anerkennen und sie als Abgesandte des Satans hinstellen, weil er selbst die Wahrheit flieht. Die Welt geht dem Ende entgegen, und also werden sich auch die falschen Propheten mehren. Desgleichen aber auch meine Boten auftreten, ihnen zum Gegner werdend, auf dass die Menschen den Wert und Unwert beide erkennen, so sie prüfen wollen. Wo man von falschen Christi und Propheten spricht, müssen auch echte vorhanden sein, und diese sind sehr wohl zu erkennen, denn sie bringen den Menschen Licht und künden das letzte Gericht an. Die Falschen dagegen verwirren die Menschen und lehren sie leben, doch nicht nach meinem Willen, sondern sich selbst zur Freude. Die echten Propheten verkünden mein Wort in reinster Form. Die Falschen bedienen sich wohl auch meines Wortes, doch stets verfolgen sie irdische Zwecke und suchen zum Vorteil, zu Macht und Reichtum zu gelangen. Wer von mir empfängt, gibt es an die Mitmenschen weiter, ohne einen Lohn zu fordern. Wer aber Lohn fordert, der hat die Gabe, die er austeilt, nicht von mir empfangen. Auch das ist ein Merkmal, woran die falschen Christi und Propheten zu erkennen sind. Denn geistige Güter sind unbezahlbare Schätze, die nimmermehr irdisch bewertet werden dürfen oder den verurteilen, der sich dafür zahlen lässet. Denn jede Gabe soll in Liebe ausgeteilt werden, umso mehr aber geistige Gaben, die meine Liebe den Menschen zugedacht hat und ihnen immer wieder zuleitet, auf dass sie selig werden. Amen.